1. Samuel erinnert soll darin, dass Gott in seinem König über Israel gesalbt hat, und forderte ihn auf, nun den Worten des Herrn aufmerksam zu folgen. 2. Der Herr der Heerscharen erklärt seinen Entschluss, die Amalekiter für das Unrecht zu bestrafen, das sie Israel beim Aussage aus Ägypten angetan hatten. 3. Saul erhielt den Befehl, Amalek anzugreifen und als, was ihnen gehort, dem Ban zu weihen, one day be mention oder tr zu verschonen. 4. Daraufhin versammelte Saul das hier in Telem, wo bei er insgesamt 200.000 Fusseldaten aus Israel und 10.000 Männer aus Juda mustert. 5. Saul rückte mit seinen Truppen bis zur Hauptstadt der Amalekiter vor und legte im Tal eines Baches einen Hinterhalt, den Angriff vorzubereiten. 6. Warnte die Kenniter, sich von den Amalekiten zu trennen, damit sie nicht mit ihnen vernichtet werden, da sie Israel einst freundlich begegnet wären. 7. Anschließend besiegt Saul die Amalekiter in einem Feldzug, der sich von Telem bis Naxgören der Grenz zu Ägypten erstreckt. 8. Warin den König Agag lebendig gefangen nahm, ließ das gesamte restliche Volk der Amalekiter mit dem Schwert nedenlos toten. 9. Saul und sein Volk verschonten jedoch Agag soe die Bessen scharf und rinder, da sie das Wertlos gut vernichten wollten, das Wert wohlhingen behielten. 10. In dieser Situation erging das Wort des Herrn und Samuel, in dem sein Bedorn über Sauls Handeln zum Ausdruck bracht. 11. Gott erklärt, dass es beru, Saul zum König gemacht zu haben, da dieser sich von ihm abgewandt und sein Befehl missachtet habe. 12. Als Samuel früh am Morgen aufbrach, Saul zu treffen, erfuhr, dass dieser sich in Karmel ein Denkmal errichtet hat und weitergezogen war. 13. Bei ihrer Begegnung begrüß Saul den Propheten und behauptet selbst sicher, dass den Befehl des Herrn vollständig ausgeführt habe. 14. Samuel fragte jedoch kritisch nach, warum dann das Bloken von Schafen und das Brüllen von Rinden in seinen Ohren hören kann. 15. Saul rechtfertigte sich damit, dass das Volk die Bessentier verschont habe, sie Gott zu opfern, warin der Rest vernichtet worden sei. 16. Samuel unterbrach ihn und forderte ihn auf, Zuzuhoren, was der Herr ihm in der Vergangenheit in Nacht offenbart hat, worauf Saul einwilligte. 17. Samuel erinnert ihn daran, dass obwohl sich selbst für unbedeutend hielt, von Gott zum Oberhaupt der Stamm Israels gesalbt worden war. 18. Betonte, dass der Herr ihm den klaren Auftrag gegeben hat, die Sündigen Amalekiter vollständig zu vernichten, bis kein Rest mehr übrig sei. 19. Daher stellte die Frage, warum Saul dem Befehl nicht gehorcht, sondern sich stattdessen gierig auf die Blut gestürzten Bosses getten habe. 20. Saul beharrt jedoch darauf, das gehorcht habe, indem den Feldzug ausführt, Agag gefangen nahm und die Amalekiter dem Ban weit. 21. Schob die Verantwortung auf das Volk, das die Bessentier der Butte genommen habe, sie angeblich in Gilgal Gott zu opfern. 22. Samuel entgegnet daraufhin, das gehorsam gegenüber dem Herrn Whitehouse Wertvoller sei als Brandopfer oder das Fett von Widden. 23. Erklärt, das Auflehnung y Warsagere und Igensin y Gottsendienz seien, da Saul Gotts Wert verwerfen habe, Word Gott in als König verwerfen. 24. Schließlich gesten Saul sein Sunday ein und gab zu, dass aus furcht vor dem Volk deren Forderungen nachgegeben und Gotts Gebot übertreten habe. 25. Bat Samuel am Vergebung für sein Befehlung und Fleitinnen, mit ihm umzukehren, damit den Herrn anbeten kann. 26. Samuel lente dies jedoch ab, da Saul den Befehl des Herrn missachtet hat und deshalb nicht länger als König über Israel regieren durfte. 27. Als Samuel sich zum Gehen wandte, hielt Saul in einem Zipfel seines Mantels fest, woraufhin dieser als Zeichen der Trennung zerriss. 28. Samuel dutet dies als Zeichen dafür, dass Gott das Kenitum von Saul weggerissen und es einem Werdigeren Nachfolger gegeben habe. 29. Fügte hinzu. Dass der Ruhm Israels nicht lugt und sein Meinung nicht andert, da Gott kein Mensch ist, der sein Entschluss beruht. 30. Saul bat ern utem ere vor den altesten seins vokes und bat Samuel, in trotz seiner sundieser anbeten Gott zu begleiten. 31. Daraufhin gab Samuel nach und folgte Saul, der sich anschließend vor dem Herrn niederwarf, sein Ehrerbieten zu sagen. 32. Danach befahl Samuel, den Amalekitikenig Agag herbeizuführen, welcher in der Hoffnung erschien, das die Gefahr des Todes bereits vorüber sei. 33. Samuel verkündigte Jedok, das Agags Mutter nun ebenso so kinderlos sein Word wie die Frauen, den in die kinder gerobt hat, und totet in. 34. Nach diesen Ereignissen kehrte Samuel nach Ramah zurück, waren Saul sich in sein Heimatstadt Gibeah begab, dort zu bleiben. 35. Samuel saw Saul bis zu seinem Tod nicht wieder, da über dessen Scheiten trauert, waren Gott sein Entscheidung für Saul endgültig beruht.